Artikel 1. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie manifestiert sich in dem Schutz der individuellen und unveräußerlichen Rechte, die durch den Schöpfer jedem Menschen von Beginn seiner unverwechselbaren Existenz der Zeugung gegeben werden. Artikel 2. Die Grundrechte des Menschen sind nicht menschengegeben, sondern von Gott gegeben. Der Mensch hat daher nicht das Recht, sie einem anderen Menschen zu rauben. Artikel 3. Jeder Mensch hat von Zeugung an das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Der Staat hat allen Menschen den gleichen Schutz des Gesetzes zu garantieren. Artikel 3a. Es gibt kein Eigentum an einem Menschen, der Mensch gehört nur sich selbst, die Sklaverei ist verboten. Artikel 3b. Der Mensch ist Mann oder Frau, sein Geschlecht ist biologisch definiert und unveränderlich. Artikel 3c. Niemand darf gegen seinen Willen zu einer medizinischen Behandlung gezwungen werden. Ihre Verweigerung darf auch nicht sanktioniert oder mit gesellschaftlichen, rechtlichen oder anderen Nachteilen belegt werden. Artikel 4. Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit. Artikel 5. Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich. Es ist dem Staat verboten, eine Gruppe von Menschen oder einzelne Personen sowohl positiv als auch negativ zu diskriminieren. Artikel 6. Jeder Mensch hat die Freiheit, seine Religion frei zu wählen. Jedoch darf die aktive Ausübung seiner Religion nicht andere Menschen in ihren Rechten beschneiden oder beschränken. Artikel 7. Niemand darf zu einer Handlung gezwungen werden, die im Konflikt mit seinem Gewissen steht. Der Staat hat jedoch im Zusammenhang mit der Wehrpflicht die Möglichkeit der Gewissensprüfung. Artikel 8. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Bild und Schrift frei zu äußern und zu verbreiten. Die Meinungsfreiheit findet ihre Grenze nur und ausschließlich im Aufruf zu Gewalt gegen andere und in der Verleumdung Dritter. Artikel 9. Jeder Mensch hat das Recht zum friedlichen Protest und zur Demonstration. Der Staat darf dieses Recht nicht einschränken oder reglementieren, außer wenn Dritte in ihren Rechten unverhältnismäßig beeinträchtigt werden. Artikel 10. Jeder hat das Recht, sich in Vereinen zu organisieren. Die Tätigkeit von Vereinen ist ebenso wie die Tätigkeit von Individuen an das Recht gebunden. Artikel 11. Jeder Mensch hat das Recht auf Privatsphäre. Dies umfasst das Briefgeheimnis, das Fernmeldegeheimnis, die Unverletzlichkeit elektronischer oder anderer technischer Datenübermittlung in jeder Form, das Recht auf Verschlüsselung privater Daten, das Bankgeheimnis, das Geheimnis des im privaten Raum gesprochenen Wortes, das Geheimnis des eigenen Einkommens und Vermögens und die Unverletzlichkeit der Wohnung. Insbesondere ist es dem Staat nicht gestattet, sich Daten oder Informationen jedweder Art über die Einkommens- und Vermögensverhältnisse seiner Bürger zu verschaffen, auch und insbesondere nicht solche Daten, die als Grundlage einer Einkommens- oder Vermögensbesteuerung dienen könnten. Die Rechte des Artikel 11 können nur im Einzelfall auf Befehl eines gewählten Richters im Falle des dringenden Verdachts einer Straftat eingeschränkt werden. Es ist dem Staat verboten, internationale Verträge zu schließen, die es anderen Staaten ermöglichen, diese Rechte seiner Bürger einzuschränken oder zu verletzen.